bringt dich heim, es bringt dich heim. So soll es sein. Das Auto, das dich bewegt, gehört nicht mir. Die Musik, die dich bewegt, ist nicht für dich gedacht. Denn das ist dein Taxi. Ein Taxi. Und es bringt dich heim. Es bringt dich heim. Es bringt dich heim.